Grundgabennummer 361 vom 3.4.1938. Liebevolle Vaterworte. Und die meinen sollen gesegnet sein. Denn immer, wenn sie mich rufen, gebe ich ihnen die Kraft zu streben für ihr Seelenheil. Dennoch werden Zeiten kommen, wo alles um euch her in Finsternis gehüllt erscheint. Auch dann bin ich euch nahe und ihr habet nichts zu fürchten. Lege dein Ohr an mein Herz und vernimm. Göttliche Gabe aufzunehmen ist dir beschieden, mein Kind. Und so wirst du einen Liebesakt an dir vollzogen finden, der allen meinen lieben Erdenkindern gilt. Ihr weilet in tiefer Not auf dieser Erde und achtet nicht der rettenden Hand, die ich euch bieten will. Doch wie ich meinen Kindern, die mich lieben, immer nahe bin, so weile ich auch in eurer Nähe, die ihr mich nicht erkennen wollt, und warte geduldig, bis sich in euren Herzen ein leises Verlangen regt, ein Verlangen nach geistiger Kraft und Stärkung. Dann bin ich bereit für euch. Wollet ihr nun meinen Namen heilig halten, so seid ihr gesegnet für und für. Lasset die Welt drohen, lasset sie zerstören, nie wird ihre Macht reichen bis an euer innerstes Herz. Dieses gehört euch selbst, das könnet ihr getrost eurem Heiland hingeben, und ihr werdet teilhaben am ewigen Reich mit seiner Herrlichkeit. Und ihr werdet das Reich auf Erden, dessen Güter und Würden wohl zu entbehren wissen. Denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dir aber, mein Kind, will ich beistehen, immer da. Dein Glaube soll stark werden und dein Herz nur noch für mich schlagen in Liebe. So lohne ich die Kinder, die sich mir anvertrauen, und gebe ihnen, worum sie bitten. Vergleiche dein Leben jetzt mit früher. Bist du nicht tausendmal glücklicher in meiner Liebe? Und wird sich das je verringern können, solange du mir dein Herz schenkst? Alle Worte, die ich für dich bereit habe, sollen dir Kunde geben von meiner Liebe. Und alle Regungen, die ich in dein Herz lege, gehen dir unausgesetzt von mir zu. Denn unendlich ist meine Liebe zu euch Menschen, und unendlich beglücken kann und will ich euch. Für die Zeit auf Erden wird dir dein geistiges Schaffen ein so tiefes Glück bringen, dass du nimmermehr hingeben wirst diese deine Tätigkeit. So lohne ich deine Ausdauer und dein inniges Verlangen, mir zu dienen, mein Kind. Erachte stets die Liebe als höchstes Gebot und vereine all dein Denken mit Werken der Liebe. Und um dich wird ein Singen und Klingen sein im Herzen derer, die deine Liebe spüren. Denn alles, was du tust aus Liebe zu mir, führt dich mir immer näher zu und wird dich dereinst führen in die ewige himmlische Glückseligkeit. Amen.